Sag noch mal, wie war das mit diesen Menschen? Die waren ja also Hilfen auf den Höfen gewesen. Ich weiß nicht, nur für eine Saison oder für. Ja, die waren längere Jahre. Zum Beispiel der bei Rokan Vadek hieß der. Der Vadek war bestimmt 4, 5 Jahre bei Rokan. Okay, und die konnten dann gehen mit, also Die wenn sie wurden genug dann, Geld hatten. die sollten nach Hause geschickt werden. Nur wo war ihr Zuhause? Sie befürchteten eher, dass sie in Russland oder in Polen ins Gefängnis kamen und nicht in die Freiheit. Ja, das ist natürlich ein schlechter Moment, das Land zu wechseln und die Situation so gravierend, die Lebenssituation, wo man nicht weiß, was ist sicher. Ja. Und als Abschluss könnte ich noch diese Ereignisse mit den Fremdarbeitern spielten auch. Nimmst du auf? Ja, machen wir. Spielten auch mit hinein in die Feier der Erstkommunion meiner Schwester Ursula. Die aus Furcht vor den Fremdarbeitern, die auch übergriffig hätten werden können, hatte man den einen Keller eingerichtet, wo die Familie feiern konnte. Und hätte man sich eventuell ausrechnen können, dass bei solchen Räumen besonders Fremde sich Zutritt verschafften, um da zu plündern, wie zum Beispiel in diesem Kellerraum, in dem die Torten für die Erstkommunion, das wurde damals gefeiert, als wäre es eine Hochzeit. Also die Torten für die Erstkommunion waren da auch gut gekühlt aufgestellt. Die wurden dann freilaufenden Polen und Russen gestohlen. Ja, die wahrscheinlich auch Probleme hatten, dass sie Ja, nichts zu essen bekamen. die auch Probleme hatten, sich selbst zu versorgen, ja. Ja, dann machen wir mal Schluss. Da war noch sowas zu Kriegsende, wo jemand auch erschossen wurde. So.